Stadt. Du Volk, das Gott zum Erbteil sich erwählet hat. Doch wohl und aber wohl, wo man's zu Herzen fassen und recht erkennt. Es regnet.